بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kommen wir nun zu den Wegen, um die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Die Angst vor Allah hängt von der Kenntnis des Menschen über seinen Schöpfer. Je mehr er Wissen über Allah hat, desto mehr wird er ihn fürchten. Denn das Verhalten des Menschen hängt von seiner Kenntnis ab. Also das Verhalten des Menschen hängt von dem Wissen, das der Mensch sich angeeignet hat. Sieht ein kleines Kind eine giftige Schlange, dann wird es sich nicht entfernen, sondern vielmehr die Nähe zu diesem gefährlichen Tier suchen und es anfassen. Der Grund dafür ist, dass dieses Kind noch nicht genügend Wissen über die Eigenschaften dieses Tieres besitzt. Im Gegensatz dazu würde ein erwachsener Mensch beim Anblick einer giftigen Schlange flüchten, da er weiß, welche Folgen die Nähe zu solch einem Tier hat. Wer nicht weiß, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist und wer die Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jalla nicht kennt, der wird in seinem Herzen keine Angst und keine Furcht vor Allah empfinden. Daher ist die Beschäftigung mit den Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala einer der wichtigsten Mittel, die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Dazu sagt Allah azza wa jal, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst und zu Allah ist der Ausgang. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden, sei er über das, was sie ihm beigesetzt. Ibn Umar radiallahu anh berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Minbar las und dann sagte: يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا الْمُتَكَبِّرُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْعَزِيزُ أَنَا الْكَرِيمُ. Der Herr verehrt sich selbst. Ich bin der Gewalthaber, Al-Jabbar. Ich bin der Stolze, Al-Mutakabbir. Ich bin der König, Al-Malik. Ich bin der Allmächtige, Al-Aziz. Ich bin der Gütige, Al-Karim. Da wackelte der Minbar, bis wir dachten, dass er hinfällt. Ein weiteres Mittel zur Vermehrung der Furcht und der Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala ist das sorgfältige Nachdenken über den Koran, also Al-Tadabbur. Hierzu sagte Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, nichts ist nützlicher für den Diener in seinem diesseitigen und jenseitigen Leben und nichts bringt ihn näher zu seiner Rettung als das sorgfältige Nachdenken über den Koran und die lange Betrachtung dessen und die Gedanken über die Bedeutungen der Ayat des edlen Buches zu verbinden. So führen seine Bedeutungen durch die schönen Versprechen den Diener stets zu seinem Herrn hin. Sie warnen ihn und erfüllen ihn mit Angst vor seiner Drohung, mit der verhängnisvollen Strafe, und sie halten ihn an, sich für die Begegnung mit dem schweren Tag zu entlasten. Also sie halten ihn an, dass er sich entlastet von seinen Sünden, damit er Yawmul Qiyamah nicht bestraft. Das ist, wenn der Mensch Al-Quran mit Tadabbur liest, also nachdenklich liest. Aber wenn der Mensch Al-Quran nicht nachdenklich liest, sondern einfach schnell, ohne ihn zu verstehen, dann kann er natürlich nicht diese Frucht dann auch ernten. Und so ist es auch jemand mit demjenigen, der den Koran gar nicht erst versteht. Und deswegen jeder, der den Iman steigern möchte durch den Koran, muss ein Ziel setzen in seinem Leben, und zwar, dass er die arabische Sprache lernt und versteht. Denn je mehr du diese Wörter verstehst, desto mehr wirst du Allah subhanahu wa ta'ala lieben und fürchten. Ibn al-Jawzi rahimahullah sagte, bei Allah würde ein vernünftiger Gläubiger die Sura al-Hadid, das ist die 57. Sura, das Ende der Sura al-Hashr, die 59. Ayatul Kursi, der Vers des Thronschirms, und die Sura al-Ikhlas, die 112. Sura, mit Überlegung und Betrachtung lesen, würde sich sein Herz aus Furcht vor Allah spalten und sein Verstand über die Erhabenheit Allahs staunen. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, jeder Ungehorsame gegenüber Allah ist ein Unwissender und jeder Fürchtende vor ihm ist ein gehorsamer Gelehrter. Das war der erste Punkt, wie wir zur Demut kommen, und zwar durch die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Nun kommen wir zu einem zweiten Punkt, und zwar das Weinen vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sag, glaubt daran oder glaubt eben nicht. Diejenigen, denen vor ihm das Wissen gegeben wurde, fallen, wenn er ihnen verlesen wird, ehrerbietig auf das Kinn nieder und sagen, Preis sei unserem Herrn, das Versprechen unseres Herrn ist wahrlich ausgeführt, und sie fallen auf das Kinn weinend nieder und es mehrt ihnen die Demut. Das heißt, das häufige Niederwerfen, insbesondere weinend, ist ein Mittel, die Demut zu empfinden. Ein weiterer Punkt für die Demut ist die Geduld, das Gebet und die Spende. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen, denjenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird, die das standhaft ertragen, was sie trifft, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgehen. Diese Eigenschaften, also das Spenden, das Beten, das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, führt zur Demut. Denn je mehr du Ibadah machst, desto sanfter wird dein Herz, desto weniger verhärtet sich dein Herz, desto mehr wirst du die Demut empfinden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein weiterer Punkt, der zur Demut führt, ist die Gewissheit, Allah zu begegnen. Allah azza wa jalla sagte, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. Das heißt, wenn jemand sich sicher ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala treffen wird, dass er vor Allah stehen wird, dann wird er natürlich sich vor Allah schämen, er wird Furcht haben vor Allah subhanahu wa ta'ala, und das führt zur Demut, sowohl im Gebet als auch ganz im Leben. Die Hochehrung der Zeichen Allahs ist auch ein Grund. Allah Azza wa Jal sagte, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zu ihnen selbst herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Das waren also die einige einleitende Aspekte für die Demut im Allgemeinen. Und nun kommen wir zum zweiten Kapitel, und zwar Al-Khushu' im Gebet. Al-Khushu' fis Salah. Allah Azza wa Jalla sagte, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Al-Imam ibn Kathir rahimahullah erwähnt in seiner Erläuterung des Korans folgende Aussagen bezüglich dieser Ayah. Und zwar Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte nach der Überlieferung durch Ibn Abbas radiallahu anhu, das heißt fürchtend und ruhig. Also die in ihrem Gebet demütig sind, bedeutet, dass sie Allah dabei fürchten im Gebet und dass sie ruhig sind im Gebet, innehalten. Dies ist ebenfalls die Aussage von Mujahid, Al-Hasan, Qatada und Al-Zuhri, rahimahumullahu ta'ala. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, sagte ebenfalls, die Demut ist die Demut des Herzens. Dies sagte auch Ibrahim al-Nakhai. Ibn Sirin sagte, sie sagten, sein Blick verlässt nicht seinen Gebetsplatz. Also die Gelehrten sagen, dass die Demut bedeutet, dass der Betende mit seinem Blick den Gebetsplatz nicht verlässt. Deswegen ist es, gehört es ja zur Sunna, dass man, wenn man betet, auf den Platz schaut, auf den man seine Stirn legt, wenn man sich niederwirft. Ibn Kathir rahimahullah sagte auch, die Demut im Gebet erlangt nur derjenige, der sein Herz für das Gebet von allem anderen entleert und sich durch das Gebet von allem anderen abwendet und es anderen Dingen bevorzugt. Dann wird es für ihn Ruhe und Grund zur Freude sein, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith den Ahmad und An-Nasa'i über Anas radiallahu anhu überlieferten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Mir wurden der Duft und die Frauen lieb gemacht und mein Grund zur Freude ist im Gebet. Das ist also der springende Punkt. Die Entleerung des Herzens von allem anderen außer der Liebe Allahs Azza wa Jal, der Furcht vor Allah, der Hoffnung auf die Belohnung Allahs, das Gedenken Allahs. Wenn aber ein Mensch betet und in seinem Herzen ist noch ein anderes Thema, irgendetwas, der Einkauf, der Spielfilm, egal was es ist, die Arbeit, dann wird man keine Demut empfinden im Gebet. Die Voraussetzung für Khushu' im Gebet ist, dass du, wenn du Allahu Akbar sagst, auch nur noch an Allah denkst. Wie das geht, werden wir sehen. Und zwar dadurch, dass wir uns mit dem Gebet selbst beschäftigen. Was wir darin tun, was wir darin sagen. Aber der Grundmangel der Demut ist, dass das Herz nicht anwesend ist. Das heißt, die Formel für Al-Khushu' ist Hudurul Qalb, die Anwesenheit des Herzens. Wie bekomme ich mein Herz dazu, dass es anwesend ist, während ich bete? Ich bekomme es zur Anwesenheit während des Gebets dadurch, dass ich mein Herz mit dem Gebet beschäftige, dass es sich mit den Aussagen und Taten zusammenfasst, befasst, sodass es nicht über andere Sachen nachdenkt. Denn das Herz bzw. die Seele, wie die Gelehrten sagen, hat die Eigenschaft, entweder du beschäftigst es mit etwas Gutem, Ansonsten beschäftigt es dich mit etwas Schlechtem. Und deswegen musst du es mit diesem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigen. Der nächste Punkt ist das Urteil über Al-Khushu'. Was ist das Urteil darüber? Al-Qurtubi rahimahullah sagte, es gibt unterschiedliche Meinungen bezüglich der Demut. Gehört sie zu den Pflichten des Gebets oder zu den guten und zusätzlichen Taten? Hierzu gibt es zwei Ansichten. Die richtige ist die erste und der Ort der Demut ist das Herz. Ibn Taymiyyah sagte dazu, Allah Azza wa Jal sagt, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. Und Allah sagte auch, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben. Und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen, haltet die Vorschrift der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Den Götzendienern setzt das Schwert zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Ibn Taymiyyah sagt nun weiter, so belegt das Buch Allahs, wem es schwer zusetzt, was Allah liebt, und dass dieser deswegen in der Religion dafür getadelt wird und den Zorn erregt. Der Tadel und der Zorn geschehen nur durch die Unterlassung einer Pflicht oder das Begehen eines Verbotes. Wenn nun die Nichtdemütigen getadelt werden, deutet dies darauf hin, dass die Demut eine Pflicht ist. Also ist die Demut im Gebet keine Sunna, Freiwilliges, sondern es ist eine Pflicht. Du musst demütig sein. Dann haben die Gelehrten natürlich unterschiedliche Ansichten. Muss diese Demut das komplette Gebet lang andauern? Oder reicht es, wenn man einige Momente in Demut verharrt? Denn ein ganzes Gebet vollkommen in Demut zu verrichten, ist nicht einfach. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass der Mensch belohnt wird für sein Gebet, je nachdem, wie er es verrichtet hat. So kann er ein Viertel von dem Lohn bekommen oder mehr oder weniger oder gar nichts vom Lohn, je nachdem, wie anwesend sein Herz im Gebet ist. Das heißt, Al-Khushu', die Demut, ist eine Pflicht, die jeder Muslim einhalten muss während des Gebets. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ. Was ist mit Leuten, die ihre Blicke in den Himmel richten? Da verschärfte sich seine Rede und er sagte, entweder unterlassen sie es, oder ihr Augenlicht wird ihnen entnommen. Daraus folgt, dass man während dem Gebet nicht nach oben schauen darf. Ja? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies verboten. Sondern der Muslim, wenn er betet, schaut, wie schon gesagt, runter zur Stelle, an der er seine Stirn legt, wenn er sich niederwirft. Jabir ibn Samura berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Moschee eintrat, als dort Menschen mit zum Himmel erhobenen Blicken beteten. Da sagte er, لَا يَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي الصَّلَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ. Entweder unterlassen Männer den Blick in den Himmel, der Überlieferer Musaddad sagte im Gebet, oder ihr Augenlicht kehrt nicht zurück. Und das erklärt wiederum, dass Al-Khushu' eine Pflicht ist. Das heißt, mangelnde Demut, wie wir vorhin die Aussage gehört haben, und zwar von Ibn Sirin, als er sagte, sein Blick verlässt nicht seinen Gebetsplatz. Das beruht auf diesen Hadith eben, dass mangelnde Demut eben die Folge hat, dass man nicht runterschaut auf den Gebetsplatz, sondern man wird in die verschiedenen Richtungen blicken, einmal nach oben, einmal nach rechts, einmal nach links. Und das ist natürlich genau das Gegenteil zur Demut. Der dritte Punkt, und nun beginnen wir mit, sagen wir mal, mit der praktischen Vorbereitung auf die Demut. Die Demut im Gebet erreichen wir nur, wenn wir uns vorher aufwärmen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Voraussetzungen und Bedingungen des Gebets gegeben, als Vorbereitung des Herzens auf das Gebet. Wer diese Voraussetzungen und Bedingungen des Gebets nicht versteht und nicht nutzt, um sich aufzuwärmen fürs Gebet, der wird dann, wenn er beginnt, keine Demut empfinden. Zu den Voraussetzungen des Gebets gehört die rituelle Waschung, Al-Wudu. Neben der offensichtlichen Reinigung des Körpers dient diese Gebetswaschung aber auch zur Vorbereitung des Herzens auf das bevorstehende Gebet. Um dies nachzuvollziehen, schauen wir uns den Wudu etwas näher an. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran die Körperteile, die beim Wudu gewaschen werden müssen. So sagt er, subhanahu, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Aus dieser Aya geht hervor, dass während der Gebetswaschung vier Körperteile gereinigt werden. Diese Körperteile sind das Gesicht, die Arme, der Kopf und die Füße. Nur wenn der Mensch aufmerksam diese Gebetswaschung vollzieht, wird sein Herz einen Nutzen daraus ziehen. Wer sich hingegen nur aus Routine wäscht, der wird nach dem Wudu nichts verspüren. Denn nicht umsonst wurden gerade diese Körperteile für die Reinigung ausgewählt. Es sind genau die Teile des Körpers, mit denen der Mensch alltäglich Gutes oder auch Schlechtes begeht. So befinden sich im Gesicht die Augen, womit man sündigt, indem man Sachen sieht, deren Anblick Allah verboten hat. Ebenfalls befindet sich der Mund im Gesicht. Deshalb wird dieser bei der rituellen Gebetswaschung auch gereinigt. Dieser Mund ist zu großen Sünden fähig, wie zum Beispiel zur Lüge, zum Lästern etc. Daher warnte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor der Zunge, indem er sagte: وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. Und der Diener spricht ein Wort aus, das den Zorn Allahs erregt, ohne darauf zu achten, und fällt dadurch in der Hölle hinab. Bei den Händen und Armen handelt es sich um Werkzeuge, die man zur Vollziehung zahlreicher Sünden benutzt. Beim Waschen des Kopfes werden auch die Ohren gereinigt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-udhunani min ar-ra's, die beiden Ohren gehören zum Kopf. Auch die Ohren benutzen wir für viele Sünden, wie dem Zuhören während des Lästerns oder auch dem Hören von Musik. Schließlich werden die Füße gewaschen, die einen Menschen zu verschiedenen Orten tragen können, wo sich der Muslim nicht aufhalten darf. Damit wird deutlich, dass wir während der rituellen Waschung genau die Körperteile waschen, die wir zur Ausübung der verschiedensten Sünden benutzen. Genau deswegen ist der Wudu eine wunderbare Gelegenheit, sich von den Sünden zu reinigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte den Nutzen des Wudu wie folgt: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Dieser Hadith ist so ein wunderschöner Hadith, dass man ihn wirklich mit einem offenen Herz sich anhören sollte. Wenn der muslimische Diener den Wudu vollzieht und sein Gesicht wäscht, verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinem Gesicht jede Sünde, die er durch das Anschauen begangen hat. Wenn er seine Arme wäscht, verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinen Händen jede Sünde, die er durch das Anfassen begangen hat. Wenn er seine Füße wäscht, dann verschwindet mit dem letzten Tropfen von seinen Füßen jede Sünde, die er durch das Gehen begangen hat, bis er von allen Sünden gereinigt ist. Das heißt, wenn ein Muslim Wudu macht, dann ist das die größte Chance, von allen Sünden befreit zu werden. Denn du wäschst die Organe, die du benutzt, wenn du sündigst. Deine Augen, deinen Mund, deine Ohren, deine Hände, deine Füße. Und sämtliche Sünden, die dadurch ausgeübt wurden, durch die Nutzung dieser Organe, dieser Körperteile, werden getilgt, und zwar mit dem Wasser von dem Körper. Wenn der Mensch Wudu macht, muss er also an die Sünden erinnern. Die Gebetswaschung ist somit nicht nur eine äußerliche Reinigung des Körpers, vielmehr geht es bei der Gebetswaschung um die Reinigung von allen Sünden, die man begangen hat. Denn nur wenn diese Körperteile rein sind, können sie zur Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Zufriedenheit genutzt werden. Zu den Zeichen der Liebe Allahs zu seinem Diener gehört, dass er diese Körperteile reinhält. Allah erwähnt sogar, dass er seinen Diener in der Benutzung dieser Körperteile recht leitet. Und zwar sagt Allah Azza wa Jalla in einem heiligen Hadith: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله عز وجل sagt: Mein Diener nähert sich mir mit nichts Besserem als dem, was ich ihm auferlegt habe. Und er nähert sich mir weiter durch die freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn nun liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, und sein Blick, mit dem er sieht, und seine Hand, mit der er anfasst, und sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er mich bittet, werde ich ihm geben. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, werde ich ihn beschützen. Um diesen Hadith nun richtig zu verstehen, müssen wir noch eine weitere Überlieferung heranziehen, die das nochmal näher erläutert, damit wir in unserem Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal nicht die Eigenschaften Allahs mit den Eigenschaften der Menschen vergleichen. So sagte Allah Azza wa Jal in einem anderen Überlieferungsweg dieses Hadiths: فَبِي يَسْمَعْ وَبِي يُبْصِرْ وَبِي يَبْطِشْ وَبِي يَمْشِي. Dann hört er durch mich und er sieht durch mich und er fasst an durch mich und er geht durch mich. Diese Überlieferung erklärt uns also, was es bedeutet: dann bin ich sein Gehör, dann bin ich sein Sehen, sein Blick, dann bin ich seine Hand. Was bedeutet das? Allah selbst hat es erläutert, indem er sagt im heiligen Hadith: er hört durch mich und er sieht durch mich bis und so weiter. Also deutet der Hadith darauf hin, dass die Liebe Allahs zu seinem Diener dazu führt, dass der Mensch mit der Leitung Allahs subhanahu wa ta'ala seinen Körper benutzen wird. Und zweifelsohne wird solch ein Mensch, der die Rechtleitung Allahs genießt, von den Sünden fernhalten. Es sollte also klar geworden sein, dass die rituelle Gebetswaschung ein erster Schritt ist bei der Vorbereitung zur Gegenwart des Herzens im Gebet. Während des Wudu muss sich der Mensch an seine Sünden erinnern, die er mit den verschiedenen Körperteilen begangen hat. Und er sollte die Erleichterung spüren, wenn er Schritt für Schritt sich von den Sünden reinigt. Der Wudu wird somit zum Genuss, wie jener Mensch, der einen Genuss verspürt, wenn er sich vom Schmutz wäscht. Das heißt, wenn du Al-Wudu nun machst, denke und erinnere dich an eine Sünde, die du mit der Hand gemacht hast, an eine Sünde, die du mit dem Mund verbrochen hast, an eine Sünde, die du mit den Augen vollzogen hast, eine Sünde, die du mit den Ohren gemacht hast. Erinnere dich an diese Sünde. Das heißt, mach kein Wudu einfach so und du denkst gar nicht an deine Sünden, sondern vielleicht denkst du an irgendetwas von diesem Leben, an deine Arbeit, an deine Schule, an deine Hobbys. Nein, während des Wudu muss derjenige, der sein Herz aufwärmen möchte, der sein Herz vorbereiten möchte, sodass er, wenn er vor Allah Azza wa Jalla im Gebet steht, Demut empfindet, der muss jetzt schon während des Wudu an die Sünden sich erinnern. Und sich die Tropfen anschauen, wenn du wäschst, wenn du deine Hand wäschst, wenn du deinen Mund wäschst, schau dir diese Tropfen an. Sie sind voller Schmutz, auch wenn du das mit dem bloßen Auge nicht sehen kannst. Sie sind voller Sünden. Und dann musst du diese Erleichterung empfinden, genauso wie jemand, der in Schweiß ist und in Schmutz ist und eine Dusche nimmt, er empfindet eine Erleichterung, wenn er danach frei ist von diesen ganzen Unreinheiten. Das heißt, wie auch im weiteren Verlauf der Vorbereitung auf das Gebet und das Gebet an sich, wir müssen nachdenken. Wir dürfen nicht einfach so naiv die Gebetswaschung oder das Gebet verrichten und mit den Gedanken irgendwo anders sein. Dann wird man keine Demut empfinden, sondern man wird die Demut al-Khushu' empfinden. Das Herz wird sanfter. Es wird diese Verhärtung los dadurch, dass wir uns vorbereiten, Schritt für Schritt, indem wir zuerst unsere Sünden während des Wudus vor Augen halten und nicht allgemein, ich bin ein Sündiger, nein, sondern spezielle Sünden, dass es auch mehr wehtut, sich daran zu erinnern, dass man sich mehr schämt vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich mehr fürchtet vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah mehr liebt, dadurch, dass ich weiß, diese Sünden sind weg, wenn ich Wudu mache. Wenn man dann Al-Wudu verrichtet hat, dann gehört es zur Sunna, dass man einige Gedenksprüche nach dem Wudu ausspricht. Dazu gehören zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man asbara al-wudu, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah, yadkhulu min ayyiha sha'. Wer den Wudu vollständig vollzieht und danach sagt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, dem Einzigen, der keinen Partner hat, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, dem werden die Tore des Paradieses geöffnet, sodass er eintreten darf, durch welches Tor er auch möchte. Das ist auch wieder ein sehr, sehr schöner Hadith, der uns Menschen, die wir immer sündigen, eine Hoffnung gibt. Wenn ich den Wudu richtig verrichte, und richtig bedeutet, alle Körperteile wasche, nicht einfach Wasser rein, rauf, ans Gesicht schmeißen, das war's, sondern man muss natürlich hier auch lernen, wie macht man richtig Wudu? Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung verrichtet? Dazu sollte man Fiqh lernen. Das ist nicht unser Thema jetzt hier, sondern unser Thema ist, wie der Glaube durch den Wudu verstärkt werden kann, wie Al-Khushu' durch Al-Wudu verstärkt und unterstützt werden kann. In einem anderen Wortlaut wird auch folgender Gedenkspruch erwähnt. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. O Allah, lass mich zu den Reumütigen gehören und lass mich zu jenen gehören, die sich reinigen. Und hier ist eben dieses Zusammenspiel zwischen Reinigung des Körpers und zwischen Reinigung der Seele durch die Taube, die Reinigung von den Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam bittet hier Allah azza wa jal, dass er ihn zu den Reumütigen gehören lässt, genauso wie er ihn zu den Sauberen gehören ließ, die sich waschen. Denn es bringt nichts, wenn ich im Aussehen sauber aussehe, aber mein Inneres voller Sünden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Sünden reinigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: Man tawadda'a faqala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yawm al-qiyamah. Wer den Wudu vollzieht und danach sagte: Preis sei dir, o Allah, und Lob sei dir. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer dir. Ich bitte dich um Vergebung und ich kehre reumütig zu dir zurück. Dem wird es auf einem Blatt niedergeschrieben, das dann versiegelt wird und nicht vor dem Tag der Auferstehung geöffnet werden kann. Das heißt, dieser Gedenkspruch bleibt für dich bis Yawm al-Qiyamah, sodass du dafür belohnt wirst. Hier wird also klar, liebe Geschwister, zwischen die Beziehung zwischen den Gedenksprüchen und dem Wudu. Nachdem der Diener die Gebetswaschung vollzogen hat und sich vergegenwärtigt hat, dass seine Sünden beseitigt werden, bittet er Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er ihm seine Sünden vergibt. Er bittet ihn stets zu einer neuen Reue zu helfen, sodass immer wieder die Sünden vergeben werden. Mit so einem Herzen, das sich so vorbereitet hat, schon ab dem Wudu, mit solch einem Herzen, mit solch einem vorbereiteten Herzen auf die Demut, begibt sich nun der Betende zum Gebet. Doch vorher gibt es noch weitere Voraussetzungen, wie zum Beispiel der Gebetsruf, den wir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala das nächste Mal uns näher anschauen werden. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.